Ruhm und Ehre Ihnen, dem genialen Steuermann, unter dessen Führung die Sowjetunion zum mächtigsten Staat der Welt wurde und das Sowjetvolk den Übergang zum Kommunismus durchführt. Ruhm und Ehre Ihnen, dem geliebten Freund und Führer der Völker, im Kampf um einen dauerhaften Frieden. Es lebe die feste Freundschaft des deutschen Volkes mit dem Sowjetvolk. Lang lebe der geliebte Führer der Völker, Genosse Stalin. Das passt du jetzt, Wetschnu Jutuschku, Nemetskowo, Isowetskowo, Morodow. Das passt du jo, Marschu, Veliki, Uchidel, Iwosch, Dovarisch Stalin.